In einer dämmrigen Diele tanzt die Spanierin jede Nacht. In ihrem edlen Profil ist die Saret neu erwacht. Und ein Genießer aus Posen, er schickt ihr täglich nen Strauß roter Rosen, denn er hat wilde Gefühle und er flüstert heiß, wenn sie lacht. Oh, Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen und deine Schönheit hat mich toll gemacht. Ich hab im Traume dich dann im Ganzen gesehen, das hat das Maß der Liebe voll gemacht. Bei jedem Schritt und Tritt biegt sich dein Körper genau in der Mitte. Und herrlich, gefährlich sind deine Füße, du Süße, zu sehen. O Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen. O Donna Clara, du bist wunderschön. Genau in der Mitte. Und herrlich, gefährlich sind deine Füße, du Süße, zu sehen.